Vielleicht kannst du ein bisschen über deinen Vater erzählen. Den hast du ja dann erst entdeckt. Ich gerade sagen. Die Kinder in der Familie kannten ihren Vater nicht, bis auf mit Ausnahme von Ursula. Denn der ist erst der ist erst 1939 eingezogen worden. Ja, da war die Ursula schon als Kind schon greifbar, aber Helmut war Baby und ich war noch gar nicht da. Wir mussten unseren Vater erstmal sehen und erleben und es auffassen, dass es einen Vater gibt. Das ist eine spannende Sache, wenn auf einmal in der Familie nicht nur eine Autoritätsperson ist, sondern zwei. Ja. Klar, das haben wir dann in der späteren Zeit auch gemerkt, wenn es mal Streit gab. Und die Oma hatte bis dahin ja alles machen müssen. Ja. Was ist dir in Erinnerung geblieben? Wie hast du deinen Vater entdeckt? Was hast du mit ihm unternommen vielleicht? Hat er mit dir gespielt? Das weiß ich nicht. Ob mein Vater mit mir gespielt hat, ist mir nicht bewusst. Vieles von dem Spielzeug, was wir hatten, war angeblich Kriegsspielzeug und war schon entsorgt. Um sich nützlich zu machen, hat Vater sich vorgenommen, Wildfrüchte zu sammeln, zum Beispiel Eicheln. Buchecken oder so. Eicheln und Bucheckern, er hat mich. Doch, Helmut. Er hat mich und Helmut interessiert. solche Früchte zu sammeln und wir sind eines Tages mit dem Fahrrad schon früh in den Nedelstedter Wald gefahren, wo an einer lichten Büschung Buchen und Eichen standen. Und wir haben diese Früchte gesammelt. Es war damals eine wirtschaftliche Notzeit, in der viele Dinge von der Bevölkerung gesammelt wurden. Bleche, Dosen, Flaschen, viele Dinge des täglichen Gebrauchs. Konnten wir abgeben. Ja. Und eben auch Wildfrüchte sammeln. Ja, Wildfrüchte, ja. Habt ihr in der Tasche oder im Korb gesammelt? Im Korb, glaube ich. Und dann selbst verarbeitet? Nein, nein, es gab Sammelstellen für diese Früchte, die wir gesammelt haben. Manche haben auch Bucheckern gesammelt. Und so eine Sammelstelle gab es in Menzel? In Menzel gab es eine Sammelstelle für all diese Dinge, die Bevölkerung zusammengetragen hatte. Vielleicht bei einem Hof oder wo wurde das gesammelt? Da gab es einen Gewerbehof. Aha. Da haben wir das, glaube ich, abgegeben. Keine Ahnung, ob das jetzt Futter war für zivile Schweine. Das weiß ich nicht. Die Eicheln wahrscheinlich schon. Die Bucheckern könnte man. Die Bucheckern. Die Bucheckern begann, das wusste ich aber damals nicht. Wir können ja schreiben, mein Vater sagte zu dem Sammeln, dass aus Bucheckern Öl gewonnen werden kann. Aha, das hat er euch erklärt. Ja, ja. Aha. Und die Eicheln, da gab es keinen Stoff, den man daraus gewinnen konnte. Die konnten nur als Futter gebraucht werden, aber Futter für Tiere war auch knapp. Klar, weil alles verwüstet war. Die Felder und Menzel. Da war nicht alles verwüstet, nein. Aber vielleicht nicht bearbeitet, nicht versorgt. Das kann sein, ja. Das kann sein. Die